In einem verfallenen Lagerhaus entdeckten Archäologen vor einiger Zeit alte Tonbänder. Sie waren in der Lage, sie zu restaurieren. Hören Sie nun eine weitere Aufnahme. Willkommen an einem Dienstag. Wir haben den 6. Mai. Ich habe gemerkt, dass ich halt grundsätzlich, weil ich müde bin, auch nicht sonderlich deutlich spreche. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich schon mal besser gesprochen habe. Und ein bisschen hängt das auch damit zusammen, dass ich manchmal in der freien Wildbahn umherlaufe und andere Leute da sind und ich überhaupt keine Lust habe, da aufzufallen, während andere Leute ziemlich problemlos irgendwie in ihre Handys brabbeln und dabei durch die Gegend laufen. Aber es ist noch nicht der große Massentrend geworden. Also eine gewisse Unzufriedenheit mit der eigenen Sprechleistung ist vorhanden. War sie, glaube ich, immer. Und vielleicht soll ich einfach nur noch in geschlossenen Räumen, wenn keine andere da ist, was machen. Das werde ich gleich versuchen, indem ich mit dem Auto nach Hause fahre. Gerade bin ich bei meinen Eltern und habe die Aufgabe zu gucken, ob der Rasenmäher läuft. Der Rasenmäher läuft nicht und muss manuell gestartet werden. Ich glaube, der rennt hier jeden Tag eigentlich. Ja, meine Eltern wohnen neben der Grundschule, zu der meine Tochter geht und wo ich sie in 2,5 Stunden schon wieder abholen darf. So viel zum Thema Entspannung. Ja, Grundsätzlichkeit muss man ja noch ein bisschen erklären. Morgens ist da immer ein kleines Bohai, da treffen sich dann die Eltern und sehen sich und grüßen sich oder grüßen sich halt eben gerade nicht, weil, weiß nicht, manche Leute glauben, man müsse einmal grüßen und dann nie wieder im Leben. Und da ist immer ziemlicher Trubel und da wundert mich so, wie viel Zeit die Leute dann dafür haben, da eine halbe Stunde lang zu stehen, um irgendwie zu quatschen. Aber haben wohl mal ein paar Leute. So, und ich hatte mich ja letztens in dem Podcast, den ich noch gar nicht veröffentlicht habe, habe ich was gehört, darüber ausgelassen. Manchmal kommen hier nämlich auch noch Leute rein bei meinen Eltern. Damit die Pflanzen nicht sterben, wird hier gerne mal diversen Leuten gesagt, sie sollen mal vorbeischauen. Aber das war nur gerade einfach nur eine Täuschung. Und in dem Podcast, den ich, glaube ich, noch nicht veröffentlicht habe, habe ich hier beschrieben, wie tot das im Grunde ist, so hier in der Nachbarschaft, dass da nichts los ist. Ich glaube, das war am Samstag. Und ja, morgens ist an der Schule immer High Life. Und das ist so die Zeit, die meine Eltern eigentlich verschlafen mittlerweile. Und jetzt gerade wieder tote Hose. Gar nichts los. Ich könnte, glaube ich, auf der Straße rumschreien. Hier ist nichts los. Und das Merkwürdige ist, früher war ja wenigstens mal was los, wenn nachmittags die Kinder irgendwo rumspielten. Aber auch nachmittags sieht man hier eigentlich keine Kinder rumtouren irgendwas. Und das ist ja noch irgendwie so die alte Hut. Irgendwo ist es ja noch, ne? Man kommt hier wäsch, man kennt die Leute von früher, die hier so gewohnt haben. Natürlich sind davon einige verstorben. Aber nicht alle, also ein paar kennt man dann noch. Wo habe ich jetzt meine Schlüssel hingetan? Weiß auch keine Sau. Habe ich schon wieder eingepackt. Ja, tatsächlich. Schlüssel balancieren. Ja, aber wenn ich dann Leute hier morgens treffe, dann kenne ich die auch garantiert nicht. Das sind auch ältere Leute teilweise mit Hund, fahren sie heute auf ihrer Hunderunde. Aber ich hatte gar keine Ahnung, wer die sind. Und früher war das hier eigentlich ja auch okay zu grüßen. Das machen diese Leute dann auch irgendwie nicht, die ich dann nicht kenne, wo ich dann denke, kommen die hier erst hin? Fahren die erst hin hier, um eine Hunderunde zu machen? Oder was sind das für Leute? Man weiß es nicht. So, jetzt werde ich hier einmal ins Auto steigen, um zu testen, wie gut das Mikro hier im Auto funktioniert. Manche Leute machen hier eigentlich ihren ganzen Podcast im Auto. Ja, muss ich ganz mal gut machen, damit er dir aufs Mikro haut. Ja, Bobo möchte ich jetzt nicht hören, die Kinder sind ja weg. Und mein Handy bimmelt wieder. So, ich fahre langsam vom Hof, auch wenn sowieso keine Sau da ist. Ja, da kommt der Gärtner, den erkennt man an seinem Truck und an seinem Anhänger. Also, die Urgesteine kennt man hier, aber wenn hier sonst wer rumläuft, sehr oft kennt man die Leute überhaupt nicht. So, jetzt habe ich natürlich alles im Eisfach bei meinen Eltern gelassen, was ich eben eingekauft habe. Darf ich gleich mal fragen, ob wir noch mehr brauchen oder ob die Kinder schon alles an Brezeln verköstigt haben. Brezeln und zwei, zehnmal stehen Leute, beziehungsweise irgendwelche Fahrzeuge. Vielleicht geht's da weiter mit irgendeinem Probengebaue. Ja, mein Kindheitsfreund hat mit seiner Schwester das Elternhaus vertickt. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob man den je irgendwann mal wieder sieht. Weil im Büren scheint nicht mehr das Mekka zu sein, wo man den treffen könnte. Bei unserem Dacia Fahr, ich weiß nicht, ob ich da das Sabbeln im Auto probiert habe. Ich merke gerade, es geht auch einigermaßen gut. Aber der Dacia war natürlich ein bisschen laut da innen drin. Und ich weiß nicht, ob Audacity alle Störgeräusche dann auch rausfiltern kann, wegfiltern kann, wenn die unterschiedlicher Natur auch noch sind. Aber da sollte ja mittlerweile auch die Technik soweit sein, dass das möglich ist. So, was steht heute noch an? Die Kurze hat heute einen von vier Schwimmterminen und soll innerhalb von 4x40 Minuten schwimmen lernen. Glaube ich. Und da muss ich heute um 17 Uhr hin. Ich glaube, die Göttergattin holt sie dann irgendwie wieder ab. Weiß ja nicht, was wir mit Junior machen, weil wenn ich mit Junior im Schwimmbad auftauche, protestiert Junior, glaube ich, wenn er nicht mitschwimmen darf. Aber für 40 Minuten da 20 Euro auszugeben, ist, glaube ich, auch ein bisschen übertrieben. Ja, die kannte ich. Oh, den kenne ich auch. Siehst du, manche, diese zwei Radfahrer schon beide kenne ich. So hätte ich auch nicht gegrüßt, weil ich auf der anderen Seite fahre. Ja, und danach statt Jugendring. Das sind so die außerhäusigen Termine, die noch anstehen. Und mal sehen, wie ich das insgesamt so durchhalte. Denn wir haben wenig geschlafen heute. Sehr, sehr wenig. Ich glaube, ja, ich bin noch einigermaßen früh, glaube ich, eingeschlafen. Schätzungsweise irgendwie so 10:30. Das ist für mich früh. Und um 3 war die Nacht zu Ende. Das ist natürlich, wenn ich da war, da stand sogar jemand gerade auf der Insel. Hab auch nicht beim Autofahren das Gefühl, dass ich immer alles auf dem Schirm habe. Aber gerade kommt die Sonne auch von vorne. Ist das nicht so einfach. Dazu kommen heute noch meine Akkus an. Ich habe ja Akkus gekauft für die Kameras. Denn bei den Kameras passiert es mir einigermaßen oft, dass ich sage, von wegen, ja, Batterie nicht aufgeladen, Hashtag, dann nehme ich jetzt mal keine Kamera mit. Und früher habe ich mir jeden Scheiß dauernd sofort gekauft. An Zusatzmaterial für irgendwie Handys und so. Mittlerweile habe ich für beide Handys gar keine Schutzhülle mehr, außer die Folie ist da nichts dran. Und es geht auch noch so bislang, außer dass die Folie halt langsam bei beiden Handys losgeht. Ja, ich habe Geld ausgegeben und Akkus gekauft und Aufladegeräte, so dass ich besser unterwegs sein kann mit meiner Kamera, weil ich dann doch gemerkt habe, dass Handyfotos, egal was für ein Bring, für eine Firma doch mäßig sind eigentlich verglichen mit Aufnahmen mit Digitalkameras. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Aufnahmen finden Sie unter labercast.de.